Der Begriff der Political Correctness. Daraus entstand ein recht hermetischer Code des Guten, Wahren und Korrekten, der große Teile der Medienklasse dominiert. Die Kritik an diesem Code kommt im Begriff der Political Correctness zum Ausdruck. Die militanteren Vertreter der Medienklasse setzen ihren Begriff des politisch Korrekten mit den Grenzen des Anstands gleich. Wer sich ihren Wertungen nicht fügt, hat die Grenzen des Anstands eben verletzt und ist schon aus diesem Grund seriöser Auseinandersetzung nicht wert. So verfährt zum Beispiel Patrick Barners in seinem Buch »Die Panikmacher« bei seiner Kritik an den Islamkritikern. Jacques Schuster sieht in den deutschen Debatten zu Themen wie Beschneidung, Sexismus, Annette Schavans Doktorarbeit oder Rassismus eine spezifisch deutsche Neigung zum Furor und zur Dünkelhaftigkeit und zitiert Elias Canetti. Das nationale Gefühl der Niederländer symbolisierten die Deiche, das der Briten verkörpere das Meer. Für die Deutschen aber stünde der Wald. Das Rigide und Parallele der aufrechtstehenden Bäume stehe für die deutsche Art zu denken. Nationale Eigenheiten ändern aber nichts daran, dass Political Correctness zu einem transnationalen Phänomen des Abendlandes geworden ist, welches zumindest in Europa eher von der linken Ecke des politischen Meinungsspektrums geprägt wird. Die verstorbene italienische Journalistin Oriana Fallaci nannte in ihrer Streitschrift die Vertreter der politischen Korrektheit in den Medien angesichts ihrer ausdauernden Gesänge die Zikaden. Zitat: Diese Insekten, bei denen an die Stelle der marxistischen Ideologie die Mode der politischen Korrektheit getreten ist. Die Mode oder wohl eher die Demagogie, die im Namen der Gleichheit, Leistung und Erfolg, Werte und Wettbewerb negiert, die eine Mozart-Symphonie und eine Monstrosität namens Rap oder einen Renaissance-Palast oder ein Zelt in der Wüste auf ein und derselben Ebene ansiedelt. Zitat Ende. Man muss den polemischen Impuls von Oriana Fallaci nicht teilen, um den Kern ihrer Kritik zu verstehen. Regeln der politischen Korrektheit haben einen gleitenden Übergang zu Regeln des Anstands und des gesellschaftlich akzeptierten Benehmens. In diesem Sinne gab es sie zu allen Zeiten. Die heutige Tradition der politischen Korrektheit wurde in den 80er Jahren in den USA geprägt. Auch die Namensgebung stammt von dort. Die bevormundende Tendenz zur politischen Korrektheit ist im linken politischen Spektrum zwar besonders stark verbreitet, aber mindestens in den USA hat auch, Zitat, die Rechte ihre eigene Form von PC, patriotische Korrektheit, wenn man so will, die ganz genauso auf die Verschleierung unschöner Wahrheiten abzielt. Zitat Ende. Bei der Diskussion über politische Korrektheit dürfen zwei Dinge nicht verwechselt werden. Zunächst ist politische Korrektheit ein Strukturprinzip. Als solches regelt es mit impliziter oder expliziter Verbindlichkeit den Kreis des Sagbaren und die dabei zu wählende Ausdrucksweise. Das kann zudem nach Situationen, sozialen Gruppen, Altersklassen etc. variieren. Das Strukturprinzip als solches ist unabhängig von Inhalten. Die Intensität der Vorgaben politischer Korrektheit kann unabhängig von ihren Inhalten variieren. Sodann versteht man unter den Regeln der politischen Korrektheit einen konkreten, in Zeit und Raum auf eine bestimmte Gesellschaft bezogenen Satz von Regeln über das, was man sagen oder nicht sagen soll, oder wie man es sagen muss. Es ist wichtig, beide Ebenen auseinanderzuhalten. Die Klage über politische Korrektheit ist in den letzten Jahren zu einem Kampfbegriff geworden, dessen Aussagekraft durch seine inflationäre Verwendung nicht gewonnen hat. Dabei ging vor allem der erwähnte Doppelcharakter unter. Einerseits die Vorprägung und Einengung des Sagbaren und Denkbaren an und für sich. Dies kann bis zur Einteilung in zulässige und unzulässige Gefühle gehen und die Intensität der dabei direkt oder indirekt ausgeübten Zensur. Zum anderen der spezifische Kanon von Denkverboten, Sprachregelungen und Verhaltensvorschriften, der in einer konkreten historischen Situation, bezogen auf eine bestimmte Gesellschaft oder eine bestimmte soziale Gruppe in dieser Gesellschaft, zur Anwendung kommt. Zur aktuellen Axiomatik des Tugendterrors in Deutschland. Zu Beginn des Kapitels 2 beschreibe ich die Tabus, die ich bei Fragestellung und Analyse in »Deutschland schafft sich ab« offenbar verletzt hatte. Gruppenbezogene Unterschiede, Einfluss der Religionen auf die Integration, Erblichkeit von menschlichen Eigenschaften, Folgen unterschiedlicher Geburtenraten von sozialen Gruppen, Charakter von Völkern und Gesellschaften, Gleichheit und Neid. Sucht man nach der überwölbenden Norm, die hinter diesen Tabus steht, so stößt man auf das Gleichheitspostulat. Nicht im Sinne einer Gleichheit vor dem Gesetz, auch nicht im Sinne von Chancengleichheit, auch nicht im Sinne von Gleichwertigkeit. Es geht vielmehr um eine Einstellung, die am liebsten alle Unterschiede zwischen Menschen, Religionen und sozialen Gruppen grundsätzlich verneinen will. Wo die Verneinung solcher Unterschiede schlechterdings nicht möglich ist, sollen die Unterschiede zumindest unter keinen Umständen mit wertenden Attributen versehen werden. Moralisch ganz unzulässig ist es in dieser Perspektive, Unterschiede in der Entwicklung von Gesellschaften und Individuen, insbesondere Unterschiede im Bildungserfolg und im wirtschaftlichen Erfolg, mit den Eigenschaften von Gruppen und Individuen in Verbindung zu bringen, egal ob diese angeboren oder kulturell erworben sind. Nach dieser Ideologie ist der Mensch wie eine leere Schiefertafel, die von der Erziehung und den sozialen Verhältnissen mehr oder weniger beliebig beschrieben werden kann. Nachhaltige kulturelle Einflüsse, die biologisch geprägten Elemente der menschlichen Natur, der Einfluss der natürlichen Evolution und die Rolle der Genetik werden in dieser Sichtweise gänzlich verneint oder so weit als möglich ins Unbedeutende und Äußerliche verdrängt. Der amerikanische Psychologe Steven Pinker widmete dieser Ideologie der leeren Schiefertafel, Blank Slate, ein ganzes Buch und zeigte ihre grundsätzlichen Blindheiten und Irrtümer auf, die in krassem Widerspruch zu den immer weiter wachsenden gegenteiligen Erkenntnissen aus Psychologie, Biologie und Genetik stehen. In der Gleichheitsideologie, die im Bild der leeren Schiefertafel zum Ausdruck kommt, ist die Entwicklung von Unterschieden zwischen Menschen stets ein Ausdruck mangelhafter sozialer Gerechtigkeit, also eine moralische Frage. Alexis de Tocqueville, ein Skeptiker der Gleichheitsideologie, schrieb dazu 1840 in schöner Ambivalenz, Zitat, »Die Gleichheit ist zwar vielleicht weniger erhaben, sie ist aber gerechter, und ihre Gerechtigkeit macht ihre Schönheit und Größe aus.« Zitat Ende. Alles, was Ungleichheit befördert oder auch nur einer vorhandenen Ungleichheit analytischen Ausdruck verleiht, ist unmoralisch. Alle Ungleichheit bewirkenden Kräfte sind böse. Alles, was Gleichheit bewirkt, ist gut. Der Geschäftsführer des katholischen Hilfswerks Miserior, Pirmin Spiegel, würdigt im Interview nicht etwa, dass heute die Welt dreimal so viele Menschen ernährt wie bei Gründung des Hilfswerks und dass der Anteil der absolut Armen stetig sinkt. Er sieht vielmehr die Ursachen von Hunger und Krankheit in der Welt in ungerechter Verteilung und einem falschen Wachstumsmodell. Das ist der Kern des Tugendterrors. Die Ideologie oder Religion der Gleichheit erklärt alle sich manifestierenden Unterschiede in den Leistungen und dem materiellen Erfolg von Individuen und Gruppen zum Ausfluss von Ungerechtigkeit, letztlich zum Ergebnis des Bösen, das in dieser Welt wirkt. Das Böse bewirkt, vergrößert, erklärt und rechtfertigt Ungleichheit. Das Gute kämpft gegen das Böse und damit gegen Ungleichheit in jeder Form. Dahinter steht zunächst ein verinnerlichter und unreflektierter religiöser Impuls. Gleichzeitig handelt es sich aber auch um eine Frage der gesellschaftlichen Definitionsmacht, denn zu allen Zeiten haben sich religiöse Fragen mit Machtfragen verbunden. Gegen diese Art von säkularer, unbewusster Religion brauchen wir eine neue Art von Religionsfreiheit. Wo trotz der neuen Gleichheitsreligion Unterschiede partout nicht geleugnet werden können, dürfen sie nach Meinung der Gläubigen keinesfalls mit Zuschreibungen versehen werden, die man als wertend verstehen könnte. Dabei gilt häufig schon die konkrete Beschreibung eines Sachverhalts als unzulässige Wertung und wird deshalb gern umgangen. Diese Anbetung der Gleichheit kann man eine Ideologie nennen. Sie hat aber quasi religiösen Charakter. Ihre Quellen sind teils christlich, teils naturrechtlich, teils marxistisch. Mit Chancengerechtigkeit und Gleichheit vor dem Gesetz hat diese Ideologie der Gleichheit freilich nichts zu tun. Unnötig zu sagen, dass es die ideologischen Scheuklappen und die Übertreibungen sind, die diese Gleichheitsideologie so geistlos, so dümmlich und auch so gefährlich machen. In ihrer zugespitzten Form zog die Gleichheitsideologie während der letzten 230 Jahre eine breite Blutspur, die vom Massengebrauch der Guillotine in der Französischen Revolution über die unterschiedlichsten Formen des kommunistischen Terrors bis zu den Killing Fields im Kambodscha des Pol Pot reicht. Wie alle Ideologien und Religionen versucht sich diese Gleichheitsideologie gegen ihre kritische Überprüfung an der Wirklichkeit abzuschirmen. Dazu gehört die Moralisierung aller Fragestellungen und die moralische Verunglimpfung all jener, die durch ihre Fragen und Analysen den Kern dieser Religion in Frage stellen. Die beliebteste Verunglimpfungsmasche ist dabei der Vorwurf des Rassismus. Natürlich ist es stets richtig, nicht die eine Gruppe zu überhöhen, um die andere zu verteufeln. Falsch aber ist es, mit einer Gleichheitsideologie die Existenz von Unterschieden per se zu tabuisieren, beziehungsweise als einzige Erklärung einen Mangel an Gerechtigkeit zuzulassen. In dieser Perspektive gibt es einen Rassismus der Intelligenz, einen Rassismus des Geschlechts, einen Rassismus gegen Muslime und wenn man etwa auf die unterdurchschnittlichen PISA-Ergebnisse von Schülern türkischer Herkunft in Deutschland verweist, so ist dies selbstverständlich ein Rassismus gegen Türken. Niemanden scheint es zu stören, dass damit der wirkliche Rassismus verharmlost wird, nämlich jene Einstellung, die der ethnischen oder rassischen Herkunft genetisch bedingte negative Eigenschaften zuschreibt. Die inflationäre, sinnwidrige Verwendung des Rassismusvorwurfs hat ein klares Ziel und findet deshalb nicht zufällig statt. Jeder, der Unterschiede von Gruppen oder Individuen, seien sie angeboren oder erworben, analysiert, soll moralisch abqualifiziert werden. Der amerikanische Psychologe Martin E.P. Seligman brachte diese Haltung ironisch auf den Punkt. Once we allow the explanation that Sam does better than Tom because Sam is genetically smarter, we start our slide down the slippery road to genocide. In der Medienklasse wirkt diese Gleichheitsideologie in unterschiedlichen Formen und Dosierungen. Der Code des Tugendterrors ist auch nicht ein für allemal abgeschlossen. Es gibt Inkonsistenzen, Unterschiede und gleitende Übergänge. Aber man kann doch sagen, dass der Code, dem die Mehrheit der Medienklasse zuneigt, folgende Elemente umfasst. Ungleichheit ist schlecht, Gleichheit ist gut. Sekundärtugenden wie Fleiß, Genauigkeit und Pünktlichkeit haben keinen besonderen Wert. Leistungswettbewerb ist moralisch fragwürdig, außer im Sport, weil er die Ungleichheit fördert. Wer reich ist, sollte sich schuldig fühlen, außer er hat sein Geld als Sportler oder Popstar verdient. Wer arm ist, ist ein Opfer von Ungerechtigkeit und mangelnder Chancengleichheit. Unterschiede in den Lebensverhältnissen liegen nicht an den Menschen, sondern an den Umständen. Die menschlichen Fähigkeiten hängen im Wesentlichen von Bildung und Erziehung ab. Angeborene Unterschiede spielen kaum eine Rolle. Völker und Ethnien haben keine Unterschiede, die über die rein physische Erscheinung hinausgehen. Alle Kulturen sind gleichwertig. Insbesondere gebührt den Werten und Lebensformen des christlichen Abendlandes und der westlichen Industriestaaten keine besondere Präferenz. Wer anderes glaubt, ist provinziell und fremdenfeindlich. Der Islam ist eine Kultur des Friedens. Wer Bedenken gegen muslimische Einwanderung hat, macht sich der Islamophobie schuldig. Das ist fast so schlimm wie Antisemitismus. Für Armut und Rückständigkeit in anderen Teilen der Welt tragen westliche Industriestaaten die Hauptverantwortung. Männer und Frauen haben bis auf ihre physischen Geschlechtsmerkmale keine angeborenen Unterschiede. Das traditionelle Familienbild hat sich überlebt. Kinder brauchen nicht Vater und Mutter. Der Nationalstaat hat sich überlebt. Nationale Eigenheiten haben keinen Wert. Das Nationale ist per se eher böse, jedenfalls nicht erhaltenswert. Das gilt ganz besonders für Deutschland und die Deutschen. Die Zukunft gehört der Weltgesellschaft. Alle Menschen auf der Welt haben nicht nur gleiche Rechte, sondern sie sind auch gleich. Und sie sollten eigentlich alle einen Anspruch auf die Grundsicherung des deutschen Sozialstaats haben. Kinder sind Privatsache. Einwanderung löst alle wesentlichen demografischen Probleme. In all diesen Aussagen stecken ein richtiger politischer Kern und ein ehrenwerter moralischer Impuls. Es ist sogar grundsätzlich richtig, dass die Gesellschaft bestimmte Werthaltungen, etwa die Meinung, dass die Frau dem Manne nicht ebenbürtig sei, mit einem negativen Werturteil versieht. Solche Werturteile beeinflussen unmittelbar die öffentliche Meinung, denn die meisten Menschen akzeptieren gesellschaftlich dominierende Werturteile und übernehmen sie für sich selbst, ohne sie zu hinterfragen. Gleichzeitig verzerren solche Werturteile aber auch das Bild, das sich in der Gesellschaft über die vorherrschenden Meinungen bildet. Menschen scheuen sich nämlich zumeist, Meinungen zu äußern, die nach ihrer eigenen Einschätzung nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen. Dieser Effekt wird von den Medien und der Politik noch verstärkt. Wer sich außerhalb des Konsenses stellt, wird von den Medien abgestraft. Und Meinungen, die von den Medien abgestraft werden, werden vom Mainstream der Politik schon gar nicht geäußert. In Kapitel 6 stelle ich dar, wie der Blick durch die eben beschriebene Tugendbrille die Wahrnehmung der Welt geradezu ins Groteske verzerrt.